Es geht auf 8.39 Uhr zu. Sie hören Deutschland Radiokultur mit der Ortszeit. Willy Brandts wachsen nicht auf Bäumen, hat Erhard Eppler mal gesagt, der große alte Mann der SPD. Und wer wollte ihm da widersprechen? Typen wie er, Typen wie Willy Brandt sind selten und werden von den Parteien gesucht, sollte man zumindest meinen. Nur kämen kantige, eigenwillige und querdenkende Köpfe heute überhaupt noch bis in höchste Ämter? Und wo könnten die Funktionäre beim Fahnden nach charismatischen Entscheidern der Zukunft fündig werden? Mit diesen Fragen hat sich der Journalist Thomas Leif beschäftigt. Angepasst und ausgebrannt heißt sein neuestes Buch, Die Parteien in der Nachwuchsfalle, warum Deutschland der Stillstand droht. Und der Autor ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Leif. Guten Morgen, ich grüße Sie. Hat es Unangepasste nicht immer schon gegeben, beziehungsweise hatten die es nicht immer schon schwer, auch zu Brandts Zeiten? Oder was ist heute anders? Ich glaube, der Unterschied ist, dass es ein quantitatives Problem gibt. In den 60ern, End-60ern gab es einfach eine große Masse von Unangepassten, die wirklich ein eigenes persönliches Ziel hatten. Nennen wir es mal Demokratisierung der Gesellschaft. Und die haben allein durch ihre Masse und Anzahl einen größeren Druck entfalten können. Heute ist es anders. Sie haben nur noch ein paar Unentwegte, die aber von ihrer inneren Haltung ganz anders ausgestattet sind und auf Karriere abonniert sind und in ein angepasstes System kommen und da bereit sind, sich weiter anzupassen, weil sie Karriere machen wollen. Meinen Sie damit zum Beispiel jenen jungen Mann, den der Spiegel unlängst vorgestellt hat, den Chef der Jungen Union, der ja praktisch nicht mehr zu erkennen war, flexibel bis zur Profillosigkeit? Das stimmt. Vielleicht ist er der Nukleus dieses neuen Typs in extremer Form mit einer wunderbaren journalistischen Leistung gezeigt. Er hat ja selbst die Anpassungsstile definiert, hat er gesagt, aus eigenem Blick, er passt sich an, wenn es ihm was nutzt, er wartet auf das Lächeln der Kanzlerin, geht extra deshalb zu Terminen. Besser kann man das nicht beschreiben, das ist, wenn man so will, das Inkarnat dieser Funktion. Warum existiert dieses Nachwuchsproblem? Kümmert sich die Politik zu wenig um die Jungen oder kümmern die sich zu wenig um die Politik? Nein, es geht um Macht. Die Älteren pflegen ein Patriarchat. Wir sind bei vielen Recherchen vor Ort, ist mir Folgendes aufgefallen, fast in jedem Kreis in Deutschland gibt es in jeder Partei so eine Art Patriarch. Er bestimmt im Grunde alles, was passiert. Wenn da junge Leute nach oben wollen, aber nicht in die Mechanik dieser Macht passen, werden sie ausgelöscht. So hart muss man das sagen. Und dieses patriarchale System von wenigen, die über vieles entscheiden, pflanzt sich auch auf Bundesebene fort, auf der Programmebene. Auch da gibt es kaum Diskussionen. Selbst, sagen wir, Führungsgremien der CDU oder der SPD haben relativ wenig zu sagen. Es wird sehr viel gesteuert, auch von etwa bei der CDU über die Kanzlerin und ihren Generalsekretär. Und es gibt keine Debatten. Deshalb entstehen meiner Ansicht nach auch solche Fehlgriffe wie bei der Europawahl, dass man vollkommen an den Bürgern vorbei Vorschläge macht, Ideen präsentiert und Wahlkampf führt. Nachwuchs hin, Nachwuchs her, Herr Leif, nun könnte man ja auch sagen, ganz lapidar, die Gesellschaft, die wird älter, warum dann nicht auch die Parteien? Das ist auf den ersten Blick denkbar, aber schauen Sie, das Problem liegt viel tiefer. Die Parteien haben in Deutschland durch die Verfassung ein enormes Privileg. Wir haben eine Parteiengesellschaft, das ist auch verfassungsrechtlich so in Ordnung, aber diese besondere typische Rolle ist nur zu begründen, wenn sie sich legitimieren durch Bürgerbeteiligung, durch eine florierende demokratische Kultur und durch auch eine Generationengerechtigkeit. Und das ist alles nicht mehr gegeben. Und die Legitimationsbasis des Parteienstaates ist meiner Ansicht nach gefährdet und die Spitzen merken es nicht. Schauen Sie, wenn die erste Antwort auf die Europawahl ist, man sollte 50 Euro für Nichtwähler zahlen, dann merken Sie etwa, wie nah wir an den Verhältnissen Österreich und Italien sind. Sie machen sich Sorgen um den Nachwuchs der Volksparteien. Ich persönlich habe schon Schwierigkeiten mit dem Begriff Volkspartei, wenn ich mal die Wahlergebnisse vom letzten Sonntag nehme. Gut, die CDU kann noch als solche durchgehen, die CSU vielleicht in Bayern oder die Linke im Osten, aber bei der SPD wird es ja schon schwierig mit der Volkspartei. Fängt da nicht das Problem an? Nicht nur bei der SPD, natürlich fängt das Problem an, es sind de facto keine Volksparteien mehr. Der Erosionsprozess ist sehr weit vorangeschritten. Man kann teilweise von einer noch nicht bemerkten Insolvenz sprechen. Und das ist ja der Grund, warum ich mir jetzt diesen Aspekt der Jugend ganz besonders vorgenommen habe in dem Buch und vor allen Dingen alle Lebenslügen der Parteien aufgeschrieben habe, damit endlich eine konstruktive Diskussion geführt werden kann, was man denn tun kann, wie man das verbessern kann. Weil am Ende, wenn die Macht der Parteien weniger würde, werden informelle Kräfte wie Lobbyismus, aber auch Medien und Verlage und andere werden stärker und wir haben dann wirklich eben keine legitimatorische Absicherung der Politik. Was kann man denn, was muss man denn ändern? Nennen Sie uns doch wenigstens ein Beispiel. Ja, ich nenne Ihnen auch gerne mehr, aber eins, meine zugespitzte Provokation und ich glaube, die ist auch sehr pragmatisch, lautet Abschaffung der Frauenquote, Einführung der Jugendquote. Und zwar deshalb, ich habe alle Parteireformen über 20 Jahre untersucht, alle Papiere geordnet. Es hat keine Reform gegeben am Ende, aber alle haben von Reform gesprochen. Nur eine hat funktioniert, das war die Frauenquote. Direkt bei der SPD am Anfang, aber indirekt auch bei den anderen Parteien. Deshalb Abschaffung und Einführung einer Jugendquote, damit die Frauen weiter zum Zuge kommen, aber ja schon viel erreicht haben, sollen die Parteien dann junge Frauen fördern. Ich bin sicher, in 8 Jahren werden sie dann, wenn das passieren würde, sehr, sehr deutlich fruchtbare Ergebnisse haben. Thomas Leif, Journalist und Autor des Buches Angepasst und ausgebrannt, die Parteien in der Nachwuchsfalle. Das Buch wird heute offiziell vorgestellt. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. 8:44 Uhr, Deutschlandradio Kultur.